Sei nicht traurig, mein Engel. Meine Tränen sind nur das blasse Abbild eines Schmerzes, der nicht in Worte zu fassen ist.